bin entwaffnet. Der Mensch hat so etwas Dezidiertes in seiner Grobheit, dass es einem rein die Rede verschlagt. Recht freundlich, recht liebreich kommt man mir entgegen. In mir organisiert sich aber auch schon Misanthropisches. Ja, ich hasse dich, du inhumane Menschheit. Ich will dich fliehen, eine Einöde, nehme mich auf, ganz isoliert will ich sein. Halt, kühner Geist. Solcher Entschluss ziemt dem Gesättigten. Der Hungrige führt ihn nicht aus. Nein, Menschheit, du sollst mich nicht verlieren. Appetit ist das zarte Band, welches mich mit dir verkettet, welches mich der Gesellschaft nicht entreißen darf. Da zeigt sich ein Individuum und treibt andere Individuen in einen Stall hinein. Ganserln sind's. Ganserln. Oh, Hüterin, warum treibst du diese Ganserln nicht als Braut einer vor dir her? Ich hätte mir eines als Zwangsdarlegen zugeeignet. Ich muss zum Brunnen trinken, mit Drückzehn morgen. Die Drückzehn morgen? Oh, könnte ich dieses selige Gefühl mit ihr teilen? Ein fremder junger Mensch. Und die schönen Haare, grad wie ich. Ich bin eigentlich, ob die auch rote Ruben sagt. Grüß dich, Gott, wahlverwandtes Wesen. Gehorsamste Dienerin, schöner Herr. Die findet, dass ich schön bin. Das ist die erste unter allen. Oh, hören Sie auf. Ich bin die letzte hier im Ort. Ich bin die Ganselhüterin, die arme Salome. Arm? Ich bedauere dich, sorgsame Erzieherin junger Gänse. Deine Kolleginnen in der Stadt sind viel besser dran. Und doch erteilen sie häufig ihren Zöglingen in einer Reihe von Jahren eine nur mangelhafte Bildung, während du die deinigen, alle Martini, vollkommen ausgebildet für einen schönen Beruf der Menschheit überlieferst. Ich verstehe ihn nicht, aber sie reden so schön daher. Wer ist denn ihr Vater? Er ist gegenwärtig ein verstorbener Schulmeister. Das ist schön. Und Ihre Frau Mutter? War vor ihrem Tod längere Zeit verehelichte Gattin ihres angetrauten Gemahls. Ah, das ist schön. Die findet alles schön. Ich kann so dumm daherreden, als ich will. Und darf man ihren Namen wissen? Wenigstens den Taufnamen? Ich heiße Titus. Das ist ein schöner Name. Passt nur für einen Mann vom Kopf. Aber so selten ist der Name. Ja, und ich höre, er wird bald ganz abkommen. Die Eltern fürchten alle, sich in Zukunft zu blamieren, wenn sie die Kinder so taufen lassen. Und lebendige Verwandte haben Sie gar keine? Oh ja. Außer den erwähnten Verstorbenen zeigen sich an meinem Stammbaum noch deutliche Spuren eines Herrn Vetters. Aber der tut nichts für mich. Vielleicht hat er nichts. Ja, Kind frevle nicht. Er ist Bierversöberer. Die haben alle was. Das sind gar fleißige Leute. Die versiebern nicht nur das Bier, sie vergolden auch ihre Kasse. Haben Sie ihm vielleicht was getan, das er Ihnen nicht mag? Ob das sehr viel? Ich habe ihn auf der empfindlichsten Seite angegriffen. Ja, das Auge ist der heikelste Teil am Menschen. Und ich beleidige sein Auge, so oft er mich anschaut. Denn er kann die roten Haare nicht leiden. Der garstige Ding. Na, er schließt von meiner Frisur auf einen falschen, heimtückischen Charakter. Und wegen diesem Schluss verschließt er mir sein Herz und seine Kasse. Das ist abscheulich. Na, mehr dumm als abscheulich. Die Natur gibt uns hierüber die zarteste Andeutung. Bitte werfen wir einen Blick auf das liebe Tierreich. So werden wir finden, dass die Ochsen einen Abscheu vor der roten Farbe haben. Und unter diesen wieder zeigen die totalen Büffeln die heftigste Antipathie. Welche ungeheure Blöße also gibt sich der Mensch, wenn er rote Vorurteile gegen die rote Farbe zeigt? Nein, wie Sie gescheit daherreden. Das sieht man Ihnen gar nicht an. Ach, Schmeichlerin. Dass ich dir so weiter erzähle über mein Schicksal. Die Zurückstoßung meines Herrn Vetters war nicht das einzig Bittere, was ich habe schlucken müssen. Ich habe dem Heiligtum der Lieb mein Glück suchen wollen, aber die Grazien haben mich für geschmackswidrig erklärt. Ich habe in den Tempel der Freundschaft geguckt, aber die Freunde sind alle so witzig. Da hat's Bonbons geregnet auf meinen Kopf, bis ich ihn auf ewige Zeiten zurückgezogen habe. Und so ist mir ohne Geld, ohne Liebe, ohne Freundschaft meine Umgebung unerträglich worden. Da habe ich alle Verhältnisse abgestreift, wie man einen wattierten Kaputt auszieht in der Hitze. Und jetzt stehe ich in den Hemdärmeln der Freiheit da. Und gefällt's Ihnen jetzt? Wenn ich einen Versorgungsmantel hätte, der mich vor dem Sturm der Nahrungssorgen schützt. Also, handelt es sich um ein Brot? Na, wenn der Herr arbeiten will, der lässt sich Rat schaffen. Mein Bruder ist Jodel hier. Sein Herr, der Beck, hat eine große Wirtschaft und da brauchen sie einen Knecht. Was? Ich soll Knecht werden? Ich, der ich bereits Subjekt gewesen bin? Subjekt? Da haben wir einen gehabt, der das Wort, der ist aber auf den Schubfurt gekommen. Warum? Weil er ein schlechtes Subjekt war, hat der Richter gesagt. Naja, das ist ja nicht so. Um aber wieder auf deinen Bruder zu kommen. Ja. Hat er auch dieses Brot da verfasst? Gewiss war er dabei, wie der lebt da. Natürlich als Jodel. Ich möchte doch sehen, wie weit es dein Bruder im Studium der Brotwissenschaft gebracht hat. Kosten Sie es. Es wird Ihnen aber nicht behagen. So, ein kleines Stück. Da nehmen Sie. Es ist... Meinen Ganseln schmeckt es wohl. Natürlich, das Vieh hat keine Vernunft. Und der Stich tut weh. Mir schmeckt's auch. Na, was sagen's? Nicht, was ist schlecht. Ich will deinen Bruder nicht so voreilig verdammen. Um ein Werk zu beurteilen, muss man tiefer eindringen. Gib mal her den Leib, das Messer so, ja. Ich werde prüfen und dir gelegentlich meine Ansichten mitteilen. Einstweilen stecke ich es da in meine Tasche. Also bleiben Sie doch noch eine Zeit da bei uns. Das ist recht. Den Stolz muss man ablegen, wenn man nichts hat. Es wird Ihnen recht gut gehen da, wenn Ihnen der Beck nur aufnimmt. Ich hoffe alles vom Jodel seiner Protektion. Es wird schon gehen. Sieh! Da! Schauen Sie hin! Und? Das Bierrutsch? Das Ross läuft dem Wasserzug, dem Millionen, das ist ja alles hin! Ich muss sofort da! Der wird doch nicht gehen. Er rennt hin. Von ihm nur nichts Geschichte. Er bockt das Pferd. Es reißt ihn nieder. Das Pferd steht still. Er hat es aufgehalten. Das ist ein Deichselsmensch. Ein Herr steigt aus dem Wagen. Der kommt daher mit ihm. Das muss ich gleich dem Becken erzählen. Wenn der das hört, dann nimmt er den Menschen gewiss. Ganz gewiss.